Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 759, der Android-Apfel. Ja, was ist denn der Apfel bzw. Apple von Android? Genau, Samsung. Und Samsung hat diese Woche die Bühne für sich gehabt. Denn das Galaxy S25 ist vorgestellt worden, die Reihe S25. Und natürlich kommt man da nicht dran vorbei. Es gab im Vorfeld schon ein paar Lobeshymnen, was die Hardwareausstattung betrifft von diesen Samsungs. Dass eins klar war, das wusste man, es werden langweilige, große AI-Phones. Ja. Groß ist gut. Langweilig weniger, aber was hatte man anders erwarten können? So hat sich die Presse auch neben den drei S25, S25 Plus und S25 Ultra dann auf etwas gestürzt, was zumindest so ein klein wenig anders ist, gibt's aber noch nicht, kommt wahrscheinlich im April, ja, das S25 Edge, ja, werde ich auch noch was dazu noch sagen, im Nachgang. Also da kommen wir diese Woche nicht dran vorbei. Ja, wird auch gleich losgehen damit. Zunächst aber möchte ich noch eine Sache in der Community loswerden. Da wurde wieder schön was geschrieben. Das fand ich super. Also es ist lustig, immer wenn ich eine neue Community ankündige, wie jetzt die in bei YouTube, ja, dann geht's in der Community, die es vorher schon gab, richtig rund. Das war auch bei Line auf Mastodon und so, ja. Es wird sehr gut. Nur her damit, ja, weil Feedback ist wichtig und das habe ich bekommen. Die Frage nach den Kapitelmarken habe ich verfolgt. Da hat sich ja auch ein Projekt gemeldet namens Ultraschall und auch das habe ich ausprobiert. Und ich bin relativ schnell zum Schluss gekommen, dass das nicht die Lösung ist für die Probleme, das heißt Zeitprobleme, die es da eben gibt. Außerdem ist ein weiteres Problem, dass nur wenige Podcatcher eben mit diesen Kapitelmarken klarkommen. Und zusätzlich noch die Bedienung von dem Ultraschallmodul für Reaper. Das Geld war jetzt nicht das große Problem, was Reaper gekostet hätte. Das war okay. Aber das Problem ist, die Funktionsvielfalt ist super toll für Podcasts, ist absolut Wahnsinn, lässt nichts vermissen, aber ich bin da mehr so, simplifiziert, ja, genauso wie ich meine, also 90% aller meine Dokumente mit dem Emacs Texteditor mache, ja, mache ich halt auch so, mit Tenacity bzw. Audacity eben effizient die Aufnahmen. Und ich habe also noch nicht mal annähernd das geschafft in der Zeit. Ja, also das war recht extrem, muss man ganz ehrlich sagen. Außerdem gab es noch ein ganz anderes Problem. Die Soundkarte von meinem Linux-System wird gar nicht korrekt angesprochen. Auch das ist ein Problem. Das heißt, entweder habe ich Sound-Eingabe, aber keine Ausgabe, oder ich habe Sound-Ausgabe, aber keine Eingabe. Es ist nicht lösbar. Ich habe schon rumgeforscht, rumprobiert. Das heißt, es wäre schon lösbar, wenn ich ein komplett neues Soundsystem auf meiner Distribution installieren würde. Und damit war das gegessen für mich. Okay, also das ist so nicht rentabel oder machbar für mich, ja, das zu benutzen. Von daher ist Ultraschall weg, muss leider auf die Kapitelmarken im Podcast dann eben verzichten. Sorry, es geht aber wirklich nicht. Das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen, mit Ultraschall wegen den Kapitelmarken das zu machen. Dann war in dem Kontext auch noch was anderes mit dabei. Da hat der Om geschrieben. Also die Anregung war ja vom Alexander, das fand ich sehr nett. Und wie gesagt, ich war auch sehr neugierig und schade, dass das mit Ultraschall nicht so gut hinhaut. Ja. Und der Om hat dann eben noch gesagt, ich nutze Kapitelmarken in anderen Podcasts, um die Werbung zu überspringen, sonst eigentlich nicht. Okay, bei mir gibt es keine Werbung. Ne? Im Uncast würde ich mir weniger Smartphone-Hardware, dafür mehr Android-Software wünschen. Ich weiß, die Innovationslage ist da eher dünn. Und ja, auch das ist interessant, dass du das ansprichst. Ich habe es auch gemerkt, die Software, die Apps, ich bespreche die relativ wenig und konzentriere mich hauptsächlich auf die Hardware. Das hat einen ganz einfachen Grund. Softwaremäßig ist tote Hose. Ich habe manchmal so Schwierigkeiten, ja, das überhaupt eine App der Woche zu finden, dass ich teilweise länger für eine App der Woche recherchiere, als für alle anderen Themen im Uncast zusammen. So schlimm ist das. Und oftmals wird es dann halt einfach wieder ein Spielchen, ne, weil die ja eben leichter mit boah, mal was Neues, ne, zu finden sind. Aber ansonsten muss ich sagen, ist ziemlich mau. Es gilt nicht nur für die Apps, sondern eben auch für das OS. Ich habe ja früher oft das OS komplett auseinandergenommen, ja, analysiert und so weiter. Wenn, bei jeder neuen Android-Version ging das so. Aber mittlerweile kann ich die Änderungen an einer neuen Android-Version in 10 Minuten abhaken. Und das zeigt auch, dass Google ein Problem hat mit der Entwicklung von der Betriebssystemsoftware Android. Da passiert nichts mehr. Gut, jetzt setzt Google sogar noch auf AI, war aber schon vorher so, weil die eben ihre Pixel-Geräte haben, die einfach mit etwas schwächerer Hardware als eben die Top-Geräte, die es gibt auf dem Markt, ausgestattet sind. Und das Android-System muss dann darauf gut laufen. Das heißt, wenn die jetzt etwas machen würden an extrem genialen Neuerungen, ohne dass Android die entsprechende, also dass Google die entsprechende eigene Hardware hat, wo das vernünftig drauf läuft, da würden die sich ja ins eigene Bein schießen. Und deswegen habe ich das Gefühl, liegt die Android OS-Entwicklung momentan so ein bisschen, ich will nicht sagen auf Eis, aber so ein bisschen auf der Schneckenspur. Ja? Das heißt, dort, wo nichts mehr groß passiert, wo man einfach ganz langsam, ne, so vorsichtig weiter nach vorne, aber ja nicht, ne, nicht überholen, sonst wird das zu gefährlich. Und das macht dann schon eben sehr nachdenklich. Die OEMs hingegen, die probieren, also zumindest einige davon probieren, ihre Software weiter aufzuarbeiten. Da gäbe es eventuell mehr zu berichten. Das Problem dabei ist aber, dass die leider auch oftmals nicht im Fokus stehen und ich müsste mir quasi jedes neue Gerät zulegen, ja, oder zumindest von allen Geräten oder von allen Software Android-Versionen, OS-Versionen ein Gerät zulegen und dort dann die aktuellsten Updates immer wieder vergleichen und so weiter. Auch das ist natürlich nicht unbedingt das, was man so einfach tun kann. Ja? Wenn keine Riesenredaktion dahinter steht, ne? die zigtausend Euro dann für die neuen Smartphones pro Woche oder pro Monat, ja, dann eben auch aufbringen kann. Ne? Ist ein kleines Problem, klar, oder ein großes Problem. Manchmal habe ich Möglichkeiten zu gucken, dann nehme ich das auch gern als in Kauf, ja. So wie ich das auch zum Beispiel berichtet habe, als ich das so ein Smartphone bekommen habe mit Vanilla Android drauf, wo ich dann richtig gehend schockiert war, wie schlecht das ist, also was Google an Grundsatz bietet. Tut mir furchtbar leid, das kann man heutzutage niemand mehr guten Gewissens zeigen oder vorlegen. Zu kompliziert, zu undurchsichtig, zu wenige Funktionen, viel zu wenige Funktionen. Das alles wird nur von den OEMs zur Verfügung gestellt. Wenn ich das dann vergleiche, zum Beispiel eben mit HyperOS, das immer viel Kritik abbekommen hat früher, Aber wenn ich das Vanilla Android OS 13 zum Beispiel vergleiche mit dem HyperOS, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht. HyperOS ist so viel besser als Vanilla Android. Da kann man sogar richtig die Sachen machen, die man eigentlich gewohnt ist von den Android-Geräten, ja, was auf Vanilla Android gar nicht funktioniert. Da sage ich nur, Doppeltap zum Bildschirm anschalten, ja. Ich bin entsetzt, dass so etwas nicht funktioniert bei Vanilla Android. Aber wie gesagt, das ist lauter Kleinkram eben, und das ist genau das Problem, der Kleinkram. Ja. Auf Apps, wie gesagt, kann man sich durchaus noch einigermaßen stützen, aber hauptsächlich bei Spielen eben, weil so die normalen Apps, habt ihr das schon mitbekommen? Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass der App Store einem nichts Neues vorschlägt, aber es gibt eigentlich schon für alles eine App. Manchmal taucht da eine App auf, die vielleicht ein bisschen besser ist. Die wird dann meistens App der Woche, ja, für das gleiche Problem, was vorher schon gelöst wurde. Gut, ich meine, klar kann man natürlich auch so sehen, irgendwann, was soll man denn sonst auch anders machen? Ne? Aber diese Spielereien, die es früher eben oftmals gab, ja, da ist der Aha-Effekt eben weg, und jetzt könnte ich natürlich jedes Update besprechen von der Software, die es gibt, aber das bringt ja auch nichts. Ich habe ja schon gesagt in der Folge, also eigentlich könnte ich jede Woche sagen, die Apps der Woche, ja, sind immer gleich bei mir: Pokémon TCG Pocket, Pokémon Go, Pokémon Sleep und Line Messenger. So, das sind die Apps, die ich benutze, hauptsächlich. Also zu 95% ist das, was ich nutze. Fertig. Der Rest ist dann noch Google Calendar, Google Mail, also diese Google-Dienste eben, ja. Und das war's dann. Also so spannend ist das eben auch nicht mehr. Bei mir zumindest, weil ich eben die ganzen Apps, die neu erscheinen, sehe ich kaum Sinn darin, weil der Aha-Effekt, den hat man schon längst gehabt, weil Apps, die das vorher schon gemacht haben, dasselbe, was jetzt neue Apps eben gemacht haben, oder eben, dass die Apps auch gar nicht mal vorgeschlagen werden. Ja? Als es noch eine Rubrik gab, neue Apps, das war schön, dann konnte man genau sehen, welche neue Apps sind rausgekommen. Gibt schon lange nicht mehr im Android Play Store. Ja. Ich kriege immer nur die gleichen Apps vorgeschlagen, und ehrlich gesagt, ich bin schon richtig sauer, wenn mir der Play Store noch öfters WhatsApp vorschlägt, dann lösche ich den. Ja, ich habe die Schnauze bald voll. Immer nur die gleichen Apps, die mir vorgeschlagen werden, immer der gleiche Müll seit Jahren. Ja, und das ist genau das Problem. So, ich bleibe dabei, sobald irgendwas kommt. Ich probiere auch stärker danach zu schauen, jetzt nach Apps und Software, weil die Kritik ist gerechtfertigt, definitiv. Und ich muss gucken, dass ich da halt ein paar Infos rauskriege. Ist ja auch so, manchmal ist es für mich totlangweilig, aber für andere ist es vielleicht spannend. Ja, dann gucke ich natürlich auch, dass ich auch solche Themen reinbringe, wo ich jetzt sage, okay, na toll, aber okay, was soll's, ich mach's halt mal. So, weil eben Geschmäcker und Interessen auch verschieden sind, so wie eben zum Beispiel bei mir. Das Einzige, was bei Android noch spannend ist, ist die Hardware, die herauskommt, und selbst das ist mittlerweile schon ein bisschen eingerostet, muss ich sagen. Da würde ich mir mehr wünschen an neuer Hardware, aber das sind ja die Firmen immer auch abhängig von den Umständen, die jetzt eben auf dem Weltmarkt zum Beispiel herrschen. Aber eins kann man definitiv sagen, und das gilt auch, um jetzt wieder zu Samsung zurückzukommen, das gilt auch für die jetzige Vorstellung von den Samsung-Geräten, kann ich euch eins sagen: die einzige Art von die Innovation, die es noch gibt, ist bei chinesischen Geräten. Also die einzigen Geräten, die noch ein bisschen Innovation zeigen, sind die aus China. Egal, Südkorea, USA, so langweilig, dass ich die Krise kriegen könnte. Nichts Neues, kein Mut. Man versucht, Geld zu sparen, wo es nur geht. Und dann kommt so wieder eine chinesische Firma her, bringt ein Smartphone raus, wo man denkt, wow, Das Ding kostet bestimmt 2 Monatsgehälter und dann gucke ich und dann ist es noch nicht mal der halbe Preis vom Samsung Galaxy S25 und hat mehr Power. Ja, was soll ich denn da noch sagen dazu? Ja. Ich sage eins dazu. Samsung wird das Galaxy S25 gut verkaufen, wie immer. Ja, auch wenn jetzt gerade wieder große Kritik in den Social Medias aufgetaucht sind, denn Samsung fängt langsam an, den Bogen zu überspannen mit ihrer Langweiligkeit und mit diesem verhaltenen Ansatz, wir bleiben bei der bewährten Hardware, ja, und machen so wenig wie möglich Neues. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht haben die tatsächlich Angst vor der eigenen Courage, Angst vor dem Versagen, ja, dass sie eben, wenn sie jetzt ein neues Modell rausbringen, das sich grundsätzlich vom alten unterscheidet, dass sie dann weg sind oder so, ja, dass dann die Leute das nicht mehr kaufen. Aber so langsam, aber sicher wird's halt langweilig, und selbst die jetzt nicht Technik-Nerds fangen langsam an zu überlegen, naja, also jetzt habe ich hier, ne, das Gerät, das sieht aus wie die letzten 4 Geräte, die ich habe. Ich möchte jetzt doch mal ein bisschen was Neueres haben. Also genauso wie mit den Autos, ja, da sagen immer die ganzen Leute, ja, oh, früher haben die Autos so viel schöner ausgesehen, stimmt nicht, früher haben die Autos furchtbar ausgesehen. Aber irgendwann, ne, sagt man dann, okay, also ich möchte jetzt schon haben, dass das neue Auto, das ich mal hole, zumindest minimal ein bisschen anders aussieht, weil es ist doch langweilig, ja, mega langweilig. Und so noch stärker ist es eben bei vielen anderen Sachen, weil ein Smartphone ist mittlerweile ja auch schon ein Lifestyle-Artikel, ja. Und nichts ist schlimmer, als immer mit dem Gleichen herumzulaufen. Also gut, so schlimm wie in den USA ist es vielleicht hier in Europa noch nicht so, dass man aufpassen muss, dass man das Smartphone nicht so lange hat, damit die Bekannten nicht sagen so, ey, was ist mit dir los? Du bist wohl nicht mehr ganz so up to date, ne? So nicht mehr fit oder was hier, ne? Was machst du denn, Opa, ne? Irgendwie so, ne? Aber das ist trotzdem bei uns auch schon die Sache, wenn man jetzt 2-3 Jahre immer oder mehr das gleiche Gerät hat, also optisch gleich aussieht, und dann sagen die Leute, also nee, jetzt möchte ich doch schon mal ein bisschen Abwechslung haben, dann hole ich mir halt mal was anderes. Ne? Und so langsam setzt es auch ein bei den Samsung-Fans, denn die waren not amused über die Vorstellung von diesen Geräten, weil eben mal wieder außer dem Prozessor quasi nichts anders ist, ja. Und im Gegenteil, es gab sogar noch ein richtiger Tiefschlag mal wieder für die europäischen Märkte. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber sprechen, Samsung. Ja. Ich komme zunächst mal zum Platzhirsch, das Samsung Galaxy S25 Ultra. Etwas dünner, etwas leichter, 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Und designmäßig, ja, also man kann es erkennen, dass es ein anderes ist, wenn man das andere nebendran hält, ansonsten nicht. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Die technischen Daten, ja, die können wir ja mal komplett jetzt durchgehen. Warum denn auch nicht? Die Ausstattung, die es eben in Europa gibt, und da komme ich gleich noch dazu, nicht gleich durchdrehen, ist 12 GB RAM, 1 TB Speicher mit UFS 4.0. Noch nicht mal 4.1, okay. 6,9 Zoll Screen mit einem AMOLED System, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, ja, Gorilla Glass Armor 2, vorne und hinten, ja, toll, hinten Glas, super. Nano-SIM ist auch nicht schlecht, auch eSIM ist vorhanden, und zwar sowohl Nano plus Nano oder eSIM plus eSIM oder auch Nano plus eSIM, ja, nur 2 Stück maximal zusammen, das heißt, prinzipiell kann man da international Also auch eine Nano-SIM, zwei Nano-SIMs, zwei eSIMs oder eine Nano-SIMs und eine eSIM nutzen. Finde ich super. IP68 zertifiziert. Das heißt, eineinhalb Meter für 30 Minuten sollte okay sein, das Teil unter Wasser zu bringen. Aber ja, wie immer, ne? Nicht riskieren. Auflösung 1440x3120 Bildpunkte Auflösung. Also eine recht gute Auflösung auch. Nichts, was einem jetzt umhaut, aber okay. 200 Megapixel Hauptkamera. 10 Megapixel Telefotokamera mit dreifach optischem Zoom. Warum die das gemacht haben, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wahnsinnig geworden oder was? 50 Megapixel Periskop-Telefotolinse mit fünffach optischem Zoom und dann eben die neue 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, die jetzt eben auch da mit drin ist. Warum man hier eine 10 Megapixel Telefotokamera mit dreifach optischem Zoom reinmacht, weiß ich nicht. Also da hätte man auch 50 Megapixel machen sollen mit dreifach optischem Zoom. Okay, wie auch immer, damit wird es nicht in die Top flexiblen Aufnahmen reinkommen, die eben ein Smartphone bietet. Ich sage nur, dass Sony Xperia 1 Mark 6 hat eine variable Telefotolinse, die man einstellen kann, von, also insgesamt natürlich von zweifach bis zu 7,1-fach und das ist schon eine schöne Sache. Okay, dann was ist sonst noch? Bluetooth 5.4, lächerlich, dass da kein Bluetooth 6.0 drin ist. Es ist mir einfach unverständlich sowas bei einem Gerät dieser Klasse. Weiß nicht, ob das eventuell softwaremäßig nachzurüsten ist. Ich hoffe es doch sehr, weil ansonsten wäre das Gerät jetzt schon bei Erscheinen veraltet. GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, das geht alles super gut in Ordnung. USB Typ C 3.2, auch das ist gut. Und Fingerprint-Sensor unter dem Display, Ultraschall, das ist sehr gut. Samsung DeX ist ebenfalls wieder dabei. Akku 5000 mAh, da wird man ächzen, denn das ist eben nicht besonders viel bei so einem großen Gerät mit 6,9 Zoll Display. Und man weiß ja, dass die Smartphones von Samsung wegen der One UI doch ziemlich akkuhungrig sind. Also ich würde da schon die Tests jetzt erstmal abwarten, um zu gucken, ob das Teil überhaupt einen Tag rumbekommt. Ja, hoffentlich hat sich da Samsung ein bisschen was einfallen lassen, damit es eben besser ist. So, die kleine Version von diesem Gerät, 256 GB RAM mit GB Storage mit 12 GB Hauptspeicher, kostet in Europa, also in Deutschland, 1449 Euro, was richtig happig ist. Ich komme zu den Preisen aber gleich nochmal genauer dazu. Okay, das bedeutet also, wir haben jetzt ein S25 Ultra, das im S24 Ultra fast in nichts überlegen ist, außer dem Prozessor, Snapdragon 8 Elite Prozessor. Ja, trotzdem wird das Samsung S25 Ultra nicht die Benchmark-Charts anführen, weil durch die One UI die Leistung ja immer wieder vernichtet wird. Die wird regelrecht zerbröselt. Und was dann eben übrig bleibt, ist meistens kein Platz in den Top 10 der Smartphone. Zumindest nicht für lange, wenn nämlich mehr Geräte rauskommen. Jeder chinesische Billigheimer mit dem Snapdragon 8 Elite wird schneller sein als das Galaxy S25 Ultra, wenn es so ist wie bei den vorherigen S-Modellen seit Jahren eigentlich. Man könnte jetzt sagen, okay, also schlecht ist es ja nicht. Und das stimmt auch. Ja, schlecht ist es nicht. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, die Verkaufszahlen werden gut sein. Die werden gut sein bei diesem Gerät, auch wenn, wie gesagt, einige jetzt sogar schon von den Fans eben sich dagegen wehren und sagen, so, jetzt reicht mir es aber. Dennoch wird es auf dem Massenmarkt sicherlich Anklang finden. Nur eins wäre noch einzuordnen, der Preis, aber da komme ich dann eben, wie gesagt, später zu. Wir haben ja noch zwei andere. Das Galaxy S25 und S25 Plus. Ja. Da sieht es so aus, dass dort die Version mit 12 GB RAM und 128 GB Speicher tatsächlich eingeführt wurde. Ich bin davon ausgegangen, dass diesmal die lächerlichen 128 GB, ich meine, wer sich das kauft, ist von allen guten Geistern verlassen. Ja, vor allem zu dem Preis, das ist ja okay. Also die 256 GB Version, schön ist, dass jetzt auch bei den kleinen Modellen 12 GB RAM dabei ist. Allerdings fragt man sich da schon, warum hat das Ultra dann auch nur 12 GB RAM? Wehe, es sagt jetzt jemand, ja, weil man nicht mehr braucht. Brrrt, Ende der Diskussion, denn falsch. Okay? Schlicht und ergreifend falsch. Das hat man schon vom Jahr, war das schon falsch. Vor 2 Jahren vielleicht eventuell schon, ja, dass man 12 GB nicht braucht. Aber jetzt? Ja, ich sag nur, wartet mal die App der Woche ab, dann wisst ihr, warum man es braucht. Und ja, jetzt stellt sich da natürlich die Frage, was ist da interessant von diesen beiden oder am interessantesten? Ich sag mal, ich fange jetzt mal beim zweitstärksten dann an, das S25 Plus. Ja. Das hat 6,7 Zoll Screen. Wie gesagt, mit 12 GB RAM wird es ausgeliefert. Das startet erst mit 256 GB RAM. Wahrscheinlich haben sie da gesagt, okay, ne, die Leute, die das ernst meinen, sich einen Plus holen, den können wir nicht 128 GB anbinden, haben sie auch verdammt nochmal recht. Ne? Aber die größte Ausbaustufe ist dort auch nur 512 GB mit 12 GB RAM. Ja, wobei, ich sag mal so, das Storage ist gar nicht mal so extrem schlimm. Also 256 GB Storage kommt man schon einigermaßen mit aus, wenn man viele Cloud-Dienste benutzt. Und mit 512 GB RAM ist eigentlich okay, auch wenn man viel Videoaufnahmen macht. Na okay, gut, vielleicht hätte man dann noch sich eine Micro-SD-Karte gewünscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer vorhat, Videos aufzunehmen, sollte lieber das Ultra nehmen und 1 TB, dann hat man nämlich genug. Denn wenn ihr unterwegs seid und euer Speicher ist voll, war's das. Okay? Und das wäre sehr, sehr ärgerlich. Aber auch hier Nano-SIM und eSIMs, wie gesagt, so gemischt, dass maximal 2 zusammen aktiviert werden können. Auch hier ist kein Gorilla Glass Armor, sondern Gorilla Glass Victus verbaut vorne und hinter. Also ja, nicht ganz so modern oder gut. Aber die Pixelauflösung, also die Pixel per Zoll Auflösung ist größer bei dem. 496 ppi beim Ultra und 513 ppi bei dem. Also im Prinzip hat es ein besseres Display. Aber auch natürlich nur eben mit 6,7 Zoll statt 6,9 Zoll. Android 15, ja, ist klar. Moment mal, wo bin ich? Ah ja, genau, ist klar. Auch hier die Satelliten vollkommen in Ordnung, unterstützt alles, was wichtig ist. 5.4 Bluetooth, auch hier, klar. Und auch hier Fingerprint-Sensor im Display integriert, Ultraschall. Geht in Ordnung, Samsung DeX auch hier. Die Akkugröße ist hier sogar nur 4900 mAh Akku. Eieiei. Also das wird sich noch zeigen, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Preise sage ich euch gleich noch dazu. Hier kommt auch ein Snapdragon 8 Elite zum Einsatz. Und zwar in allen Regionen. Das zählt auch für alle Geräte. Denn hier hat Samsung wohl Probleme bekommen mit dem eigenen Exynos-Prozessor und haben dann rechtzeitig zum Glück Reißleine gezogen und deswegen gibt es in allen Geräten, auf allen Märkten den Snapdragon 8 Elite Prozessor. So, dann das S25, also ganz ohne Plus und Ultra, ja. Auch das mit der gleichen SIM-Kartenstruktur, 6,2 Zoll, eigentlich schon deutlich kleiner also, ja. Und hier ist aber auch ein komplett anderes Display verbaut, das heißt hier 416 Pixel pro Zoll, deutlich geringer als die beiden anderen. Hier ist auch Gorilla Glass Victus 2 mit drin. Und ja, hier startet es eben bei 128 GB Storage, 12 GB RAM und geht bis 512 GB Storage, ebenfalls 12 GB RAM. Also 12 GB RAM, es bleibt immer gleich. Kamerasetup ist 50 Megapixel weit, also Normalkamera, 10 Megapixel Telefotolinse mit dreifach optischem Zoom, 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und deswegen, also 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera im Vergleich zur 50 Megapixel Normalkamera, vergessen, das ist nicht sinnvoll. Ich sag's immer wieder, Ultraweitwinkelkamera sollte eigentlich mehr Megapixel haben als die normale Kamera, weil sie auch mehr aufnimmt. Das heißt, die Auflösung wird effektiv drastisch reduziert bei den Details. Fertig. So, okay. Andere Sachen, auch hier GPS gleich, auch hier Bluetooth gleich und hier gibt's ein 4000 mAh Akku. Wow, ich muss schon sagen, das ist nicht so toll. Aber okay, das war schon immer so bei den ganz kleinen Samsung S25. Ist ja auch kleiner vom Display. Konsistent durch die Reihe wird es sein, wenn man die Displaygrößen und die Akkus eben sieht. Prozessor ist ja der gleiche, von daher sieht man, ist der Strombedarf bei den Displays eben maßgebend bei den Unterschieden und ich stelle es aber noch in Frage, ob das wirklich ausreicht. Mhm. Also, wir werden sehen. Okay, so viel zu den drei grundsätzlich erstmal. Ja. Wie gesagt, es gibt noch eine kleine Besonderheit, da hat sich die Presse drauf gestürzt, obwohl es das erst im April gibt, das Galaxy S25 Edge soll das heißen, sollte wohl mal 25 Slim heißen, aber da hat man sich wohl noch was anderes überlegt dabei. Naja, also minimal anders, dafür auch nur zwei Kameras drin und ja, seht ihr, da habe ich das Gefühl bekommen, okay, also Samsung, die trauen sich hier nichts mehr. Die, wenn sie auch nur die geringste Änderung machen wollen, nehmen sie gleich ein neues Modell dafür und ja, nicht die normale S25 Dreifaltigkeit dort verändern. Ja, wenn irgendwas anders ist, dann muss es ein neues Modell geben. Das ist schon ziemlich traurig, wenn man so feige ist als Weltfirma und so auf Sicherheit spielt. Und das wird irgendwann, wird es eben auch abgestraft werden von den Nutzern, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber momentan können sie noch auf dieser Apple-like-Welle da mitschwimmen. Das heißt, ja, hier fast nichts anders, aber neues Gerät, ja, kauft und es funktioniert momentan noch. Also wir werden sehen, wie lange das noch hinhaut. Ihr merkt schon, ich habe so eine kleine negative Vibe und ja, das sind so ein paar Sachen drin, die haben auch in der internationalen Tech-Presse da ein paar Wellen geschlagen, zum Beispiel die Tatsache, eben für mich Bluetooth 5.4 geht gar nicht bei so einem Gerät, das jetzt neu rauskommt und als Top-Flaggschiff-Modell positioniert werden soll. Aber wie gesagt, vielleicht kommt es noch als Update, aber dass zum Beispiel kein Key 2 Support für Wireless Charging unterstützt wird. Das ist meiner Meinung nach wirklich, so wie es auch Fantroid schreibt, eine definitiv eine verpasste Chance, denn die Nachfrage nach immer schnellerem Laden ist da. Aber auch Wireless. Und wenn man mit dem alten Key-Standard rumarbeitet, dann sieht so ein Gerät bald sehr, sehr alt aus gegen die Konkurrenz aus China, die eben dann sowas unterstützt. Und Key 2 ist eigentlich schon langsam genug, wenn man das mal mit Wire Charging vergleicht. Und von daher sollte das eigentlich ein No-Brainer sein, dass das funktionieren sollte. Ja? Aber okay, so ist das zum Beispiel auch eben entschieden worden. Und was dann eben auch noch der letzte Ausschlag gegeben hat, dass ich eben so ein bisschen negativer Vibe hat, das sind die Preise. Ja? Und noch ein Faktor, da komme ich gleich noch dazu. Also ich guck mal, die europäischen Preise, ja. Alles aufgerundet, das heißt, ne, 809 und schenken wir uns so, ja. 12 GB RAM, 128 GB Storage, 900 Euro. 12 GB RAM, 256 GB Storage, 960 Euro. Fürs Galaxy S25. Wenn man Glück hat, findet man vielleicht einen Anbieter, einen Händler, wo unter den empfohlenen Verkaufspreisen liegt. Ja, und man kriegt vielleicht auch für 900 Euro dann die 256 GB Storage-Version, weil wahrscheinlich muss jeder Händler einsehen, dass 128 GB Version bei einem Gerät, das 2025 herauskommt und als Flaggschiff geben soll, dass das absolut indiskutabel ist. Damit macht man sich lächerlich. Okay? Das werden die Leute merken, nachdem sie das Gerät gekauft haben, ein paar Apps installiert haben, dann kein Speicher mehr frei haben. Lachhaft, sage ich nur. Dann die größte Version für das S25 ist die Version mit 512 GB Storage und 12 GB RAM. Die kostet 1.080 Euro. So, wir reden vom billigsten S25. Jetzt kommen wir zum S25 Plus. Das gibt es nur mit 256 GB Speicher und 12 GB RAM für 1.170 Euro. Die 12 GB Version, beziehungsweise 512 GB Storage Version, immer gleicher Speicher, 1.290. So. Und das Ultra, S25 Ultra, das liegt beim Einsteigermodell mit 256 GB Storage, alles 12 GB RAM, 1.470 Euro, 512 GB Storage, 1.590 Euro und 1 TB, wohlgemerkt immer noch mit 12 GB RAM für 1.830 Euro. Ich wiederhole es nochmal genau. Also 1.830 Euro für 12 GB RAM und 1 TB Storage. Also, das ist ja schon bitter genug. Aber ich habe gedacht, Mensch, ich habe doch gelesen, dass es eine 16 GB-Version geben soll. Das Ultra, das muss doch eine 16 GB-Version haben. Das gibt es doch gar nicht. Und dann habe ich eine erschreckende Meldung gelesen. Und die besagt, es gibt eine 16 GB-Version, aber nur in Korea, China und Taiwan. Das heißt, Samsung gibt jetzt ebenfalls offiziell zur Bekanntgabe sozusagen, dass Europa zweite Klasse ist. Damit können die ihr Galaxy S25 Ultra für 1.800 und ein paar zerquetschte nehmen und dorthin bringen, wo keine Sonne scheint. Das ist eine absolute Frechheit, muss ich sagen. Überhaupt ist es eine Frechheit, das Gerät zu diesem Preis überhaupt mit 12 GB herauszubringen und nicht grundsätzlich in der größten Ausbaustufe mindestens 16 GB zu haben. Das ist Minimalstandard für ein Flaggschiffgerät in 2025. Da gibt es aber jetzt gewaltig Konkurrenz von Marken wie Honor beispielsweise und Xiaomi auch, die jetzt bald hier auftrumpfen werden. Und 24 GB RAM ist dort keine Seltenheit mehr bei den chinesischen Smartphones, ja. Und hier wird langsam Samsung abgehängt und macht sich somit auch ein Stück weit lächerlich. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Der Zorn, wie gesagt, im Internet war auch entsprechend vorhanden, hat man gemerkt. Und diese Zwei-Klassen-Gesellschaft, die jetzt auch noch von Samsung hier gemacht wird, von einem namhaften Hersteller, dass es so kleine chinesische Firmen vielleicht hin und wieder tun, dass ist schon ärgerlich genug, aber wenn es so große Firmen wie Samsung macht, dann frage ich mich wirklich, was kann da die Was kann da der Grundgewinn sein? Sollten damit, und das ist jetzt reine Spekulation, sollten damit vielleicht die Verluste, die man jetzt hat, weil man eben nicht den eigenen Exynos-Prozessor für die europäischen Märkte nutzen kann, so wie es ja früher immer gemacht wurde. Da wurde immer der eigene Samsung-Prozessor benutzt, ja. Und in den USA hat man den Snapdragon-Prozessor genutzt. Das geht ja jetzt nicht. Und soll damit vielleicht wieder ein bisschen Geld eingespart werden, indem man hier einfach eine lächerliche RAM-Ausstattung bietet und dafür in den anderen Regionen stärkere. Naja, ich weiß nicht, in den USA gibt es die 16-Gigabyte-Version allerdings auch nicht, sondern nur in den asiatischen Räumen. Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, das ist unfassbar, was hier passiert bei diesen Geräten. Ja, ihr könnt sagen, okay, der Rio regt sich wieder ein bisschen auf, ne? Ja, absolut, denn ich lass mich nun mal nicht gern an der Nase herumführen. Und Samsung hat sowieso hier mit Sympathie bei mir durchaus zu kämpfen, ja, weil die seit Jahren schon nichts anderes machen, als immer die gleichen Brötchen wieder neu aufbacken und mit miesen technischen Daten hier ankommen. Und sowas kann ich eben nicht gutheißen. Mit miesen technischen Daten meine ich zwar nicht prozessormäßig, da waren sie immer gut, also es ist nicht so, dass man eine lahme Krücke kriegt, aber man kriegt keine zukunftsträchtige Ausstattung. Diese Geräte, 12 GB RAM, das ist ja, ach Gott, das ist ja jetzt schon wieder veraltet beim Kauf. Also das sind solche Sachen, die kann ich einfach nicht nachvollziehen und da werden dann auch entsprechend Leute sauer werden. Wobei, naja, wenn man bedenkt, dass die Samsung-Geräte sowieso meistens über die Verträge verkauft werden, in 2 Jahren gibt's dann sowieso wieder ein neues Handy und dann ist es wieder was anderes. Aber okay, außer man holt dann wieder ein Samsung und vielleicht haben die in 2 Jahren immer noch 12 GB RAM. Nee. Gut, alles klar. Also, damit ist natürlich Samsung, wie gesagt, abgehakt von diesem S25 her. Aber wie gesagt, wird sicherlich sehr gut aufgenommen werden auf dem Massenmarkt, weil es da kaum eine Rolle spielt. Außer eben die Leute, bin mal gespannt, wie es da aussieht, wie die Verkaufszahlen dann aussehen im Vergleich zum Beispiel zum S24 oder S23, ja. Ob da eventuell was zu sehen ist. Und sowas ist gefährlich, denn für viele ist Android ist gleich Samsung. Wenn Samsung nur noch Mist baut, dann sind die Leute auch ganz schnell dabei, auf andere Produkte zu schauen, die eben nicht auf Android basieren. Und was gibt's da noch? Genau, Apple iPhone. Bin mal gespannt, wie sich jetzt nach dem S25-Start, wie sich da die Verkaufszahlen im 2025 verändern, Samsung gegenüber iOS. Bin ich mal gespannt. Gut, eine Software habe ich entdeckt, die ist interessant und die, da bin ich auch nur zu froh drum, um die zu sagen, dass es die jetzt gibt. Habe ich mich nämlich schon gefragt, warum hat das noch niemand umgesetzt? Und jetzt gibt es offiziell, soweit ich das einsehen kann, offiziell von New Software, New Project, ja, den echten, richtigen, vollständigen New Emacs. Ja, genau, endlich ein Emacs. Ja, so ist richtig. Ich bin sehr, sehr erfreut, habe dann sofort installiert und habe dann festgestellt, okay, auf dem Smartphone ist der wirklich nicht so toll zu nutzen. Also, ja, es geht. Aber man hat eben Menüs wie am Computer. Und das ist halt ein bisschen schlecht. Aber trotzdem, ich bin froh, dass es den gibt. Und für Leute, die eine Tastatur anschließen oder mit Tablet beispielsweise, sieht die Sache schon ganz, ganz anders aus. Aber eine externe Tastatur ist wirklich zu empfehlen, denn vieles läuft ja bei Emacs über die Control- und Escape-Steuerungen, die es da eben gibt. Und da kann man sehr effizient arbeiten. Übrigens alles hier, die Shownotes, die RSS-Feeds, alles werden hier bei mir mit dem Emacs gemacht. Ein Emacs-Window offen, geteilt, dass ich 2 Dateien offen habe und somit wird alles hier drin geführt. Und da kann man ziemlich effektiv arbeiten mit diesen Tastenkürzeln, wenn man sich daran gewöhnt hat. Und wenn ich mir vorstelle, okay, also ein Tablet oder ein Smartphone angeschlossen an einen Monitor, möglicherweise sogar noch im Desktop-Modus und dann Emacs gestartet, externe Tastatur, Wahnsinn, muss ich ehrlich sagen. Endlich, endlich. Man konnte es vorher schon nutzen, wenn man Thermux installiert hat, konnte man da schon den Thermux nutzen in der Shell sozusagen, den Emacs kann man nutzen in der Shell. Aber hier hat man jetzt tatsächlich eine native Android-App, die das eben ermöglicht, Emacs tatsächlich zu nutzen. Echte Emacs, Lisp, alles drin und so. Bin richtig begeistert. Wunderbar. Wer es nicht weiß, also Emacs kann noch mehr, da ist auch ein Kalender drin, ja, Mail- und Newsreader, IRC-Client und unendlich viel mehr Erweiterungsmöglichkeiten über Packages, die man herunterladen kann und installieren kann. Also eigentlich ist, jemand hat mal gesagt, also Emacs ist ein schlechter Texteditor, aber ein schönes Betriebssystem. Ja. Naja, okay. Right, dann komme ich gleich mal zu. Achso, ja, Emacs gibt es nicht im Play Store. War mir fast klar, denn New Project hat es nicht so ganz mit Google. Ne? Deswegen gibt es das auf F-Droid, f-droid.org. Dort gibt es die offizielle New Emacs App zum Herunterladen. Und ja, nur, dass ihr es auch findet, könnt ihr im Play Store, könnt ihr suchen, ihr findet keinen echten Emacs. Gibt zwar einige Emacs Sachen da drin, hat aber nichts mit dem Editor zu tun. Und wenn ihr den wollt, also über F-Droid. So, Google war der nächste Punkt auf der Liste diese Woche, die sehr interessant war und es auch Kritik gegeben hat. Ich bin heute ein bisschen kritischer unterwegs, aber ich habe auch allen Grund dazu. Zunächst mal was Positives allerdings. Google hat einen Teil von HTC gekauft, Vive XR-Team, ja, für 250 Millionen US-Dollar. Schon wieder kauft Google ein Stück von HTC. Das hatten die ja schon mal mit den ganzen Handys gemacht. Ja. Die haben einfach die ganze Handysparte von HTC gekauft. Ja. Und jetzt kaufen die auch einen Teil von diesem Vive XR-Team. Und es geht da um die nicht exklusiven Lizenzen für dieses Intellectual Property, also das heißt die Patente, die Lizenzen und so weiter von HTC's XR. Und damit hat Google dann mehr Möglichkeiten, Sachen zu entwickeln, ohne Probleme mit HTC zu bekommen, wenn die Patente oder Lizenzen entsprechend haben. Auch das natürlich immer wieder ein Punkt in der Sache bei solchen Firmen, dass sie aufpassen müssen. Die können nicht einfach alles entwickeln, was sie wollen, wenn ein anderer ein Patent oder eine Lizenz dafür hat. Und dann müssen die erstmal einkaufen oder die Genehmigung einholen. Und hier umgeht man eben im Bereich dieser Virtual Reality und Augmented Reality jetzt einen großen Problembereich und kann da schon mal auf Lizenzen zurückgreifen. Ja, dann gibt es eine Entwicklung bei Google, die hat letzte Woche einige Leute sehr schockiert, als sie das erfahren haben. Ich selbst habe mich ja noch gefreut und habe gesagt, wie toll das von Google ist, dass es immer noch ein Update gibt für das Google Pixel 4a. Dieses Update hat sich als extrem übel erwiesen. Und man stellt hier schon offen die Frage im Internet, ob das von Google reine Absicht war. Fantroid behauptet sogar in einer Überschrift, dass das desaströse Pixel 4a-Update ein Premium-Beispiel dafür ist für geplante Obsoleszenz. Ja, also das geplante Ableben eines Smartphones. Was ist passiert? Das Update, das hier herauskam, hat die Akkuleistung drastisch reduziert, sodass einige Leute noch nicht mal mehr einen einzigen Tag herumbekommen, obwohl das vorher kein Problem war mit dem Akku im Pixel 4a. Und auch nach der langen Benutzungszeit. Also das heißt, genau nach dem Update wird der Akku innerhalb von wenigen Stunden bei manchen leer. Das ist also quasi nicht mehr zu benutzen, das Gerät nach diesem Update. Und warum das so ist, weiß ich nicht genau. Man hat den Benutzern, die Probleme hatten, eine kostenlosen Batteriereparatur angeboten. Das ist aber normalerweise eine sehr fragwürdige Aktion, denn der Akku war nicht kaputt. Der Akku wird jetzt nur von der Software her nicht mehr korrekt angesprochen, beziehungsweise die Leistung wird nicht mehr abgerufen. Es wird zwar spekuliert, dass das irgendwelche Probleme sind, die Google da vielleicht entdeckt hatte, aber Google selbst schweigt dazu. Noch schlimmer, man hat alle Updates und freie zugängliche iOS-AP-Versionen, beziehungsweise nicht iOS-AP-Versionen, also Image-Versionen von früheren Versionen für das Pixel 4a hat man komplett gelöscht. Es gibt nur noch auf der Seite nur noch dieses meiner Meinung nach defekte Update, so dass man ja nicht mehr zurückspringen kann sozusagen. Man könnte ja komplett ein komplett Update machen, ne, flashen neu mit den offiziellen Images und hätte dann wieder die alte Version, wo der Akku dann wieder funktioniert. Nicht mehr möglich, weil Google diese Sachen gelöscht hat. Also falls das wirklich Absicht war, muss ich sagen, ist das unterste Schublade. Entsprechend reagieren auch die Leute jetzt gerade da drauf. Und ich verstehe nicht genau, was Google mit dieser Aktion bezweckt. Vor allem, weil sie auch kein offizielles Statement herausbringen, warum sie das tun. Und das lässt natürlich sehr, sehr viele Fragen offen. Zumal auch bei der versprochenen kostenlosen Akkureparatur, da muss man sich mal die Bedingungen durchlesen. Wenn irgendetwas anderes nicht stimmt an diesem Gerät, wird diese Reparatur so nicht durchgeführt. Dann hat man die Möglichkeit, das Gerät in Zahlung zu geben, zum Beispiel mit $100 Gutschrift, wenn man dann ein neues Smartphone von Google holt. Ha! Das ist wirklich schlimm. Oder man sagt, nee, ich möchte kein neues Google-Phone haben, dann kriegt man nur noch $50 dafür. Okay. Also das ist natürlich außer Frage. Und mit dieser Batteriereparatur, das ist eben auch sehr, sehr fragwürdig, weil eben diese Bestimmung zählt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mit europäischem Recht vereinbar ist. Jedenfalls hat wohl noch niemand was dagegen unternommen. Denn wie gesagt, wenn so eine Reparatur, also während der Reparatur festgestellt wird, dass noch was anderes kaputt ist, dann lehnt Google quasi die Reparatur des einen Teils ab, wenn nicht das andere Teil auch noch mit repariert wird. Angeblich wohl aus Sicherheitsgründen. Damit wird, und das sage ich ganz offen, die Reparatur wohl öfters fehlschlagen und die Leute können sich dann entscheiden, was sie machen wollen. Ne? $50 oder ja, Pech gehabt. Ne? Finde ich absolut schlecht. Und man stellt sich wirklich die Frage, was in Google gefahren ist jetzt gerade, dass sie alle Factory-Images und alle Full-OTA-Images außer diesem einen, das eben genau da jetzt beschuldigt wird, oder was das beschuldigt, dass genau das jetzt den Akku eben runterzieht, dass nur noch das zur Verfügung steht, das ist wirklich übel. Wirklich, wirklich übel. Möglicherweise möchte Google hier wohl irgendetwas, so wird von verschiedenen News-Redaktionen gemutmaßt, irgendein Fehler vertuscht werden in diesem Pixel 4a. Ja? Aber ehrlich gesagt, das wäre ziemlich spät im Leben des Pixel 4a, dass das passiert. Und naja, wie gesagt, ohne Erklärung ist das Ganze sowieso sehr, sehr fragwürdig. Ja. Wir hätten noch mehr Kritik, aber ich hebe mir das vielleicht für einen anderen Tag auf. Die Partnerschaft zwischen Samsung und Google, wie das Android ruiniert, das werde ich auch nochmal beleuchten. Aber das, wie gesagt, das muss ich jetzt eine andere Sendung machen, denn wir sind schon wieder bei fast einer Stunde jetzt. YouTube-User, die haben mittlerweile auch manchmal zu kämpfen. Unglaublich, wer nicht gerade dieses YouTube Premium abonniert hat, dem passiert es jetzt hin und wieder. So berichten jetzt immer mehr Nutzer, dass die mit Werbung konfrontiert werden, die nicht überspringbar ist. Soweit kennt man das, aber dass diese nicht überspringbare Werbung über eine Stunde dauert. Eine Stunde Werbung angucken für ein YouTube-Filmchen zu sehen. So langsam geht da was nicht mehr mit rechten Dingen zu. Ich denke mal, dass das sicherlich ein Fehler ist, ein Bug, der so nicht passieren dürfte, weil es ist klar, für sich ein einfaches YouTube-Video anzugucken, guckt doch niemand eine Stunde Werbung am Stück. Das ist einfach hirnrissig, sowas. Und man könnte jetzt sagen, ja, Google will eben, dass man YouTube Premium abonniert. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, in diesem extremen Fall nicht, dass das Absicht ist. So viel muss ich Google schon noch zugestehen, weil wenn das Absicht wäre, dann wäre das eigentlich ein Fall, wo man dann sagen würde, okay, das war's dann mit Google. Okay, das kann man nicht mehr länger machen. Ja. Da werde ich ziemlich sauer bei sowas. Aber ich halte Google zugute, dass das vermutlich nur ein Bug ist. Aber der muss unbedingt gelöst werden, weil schön YouTube Premium, ich habe auch YouTube Premium abonniert aus verschiedenen Gründen, aber die Leute dazu so zu nötigen, finde ich auch nicht richtig. Diese Werbung ist wirklich eine Seuche auf YouTube. Es wird ja auch alles dafür unternommen, eben um so Adblocker hier rauszunehmen aus dieser Gleichung, ja, weil da kann man eben YouTube-Videos gucken, ohne dass die Werbung eingeblendet wird, ja, soweit ich weiß, geht es immer noch, also, kann man machen, es gibt auch noch die alternativen YouTube-Plattformen, ja, die man aufrufen kann über in Vicious oder sowas, heißt das, glaube ich, da gibt es verschiedene Open-Source, da gibt es so ein Open-Source-Projekt über verschiedene Server. Da kann man YouTube-Videos über denen ihr Server gucken, aber ohne Werbung eben. Ne? Allerdings auch in verminderter Qualität. Aber trotzdem muss ich sagen, bleibt das eben hängen. Und wenn einem das passiert, dann guckt man da nicht schlecht aus der Wäsche. Ne? Ja, okay. So, dann als nächstes haben wir noch Sony und Xiaomi machen eine kleine Partnerschaft, um ein Fitnessband rauszubringen. Das können wir schon. Habe ich drüber berichtet, Xiaomi Smartband 9 Pro, was wirklich gut ist. Ja, das gibt es in einer PlayStation Edition mit entsprechend blauen Band, mit PlayStation-Symbolen drauf und so weiter. Ja, ob die Software jetzt angepasst ist, also die Oberfläche, weiß ich nicht genau. Ja, mir ist noch nicht rausgegangen. Auch die Packung, in der das ausgeliefert wird, ist eine blaue PlayStation-Packung mit den entsprechenden Symbolen drauf. Also für die Fans ist das sicherlich eine schöne Sache. Technisch soll das identisch sein mit der vorherigen Version. Wie gesagt, ob es da ein spezielles Branding gibt auf der Oberfläche, weiß ich noch nicht genau. Aber vermutlich wird es auch nur in China erhältlich sein. Diese Special Editions kommen normalerweise nur für eine Region raus. Allerdings bei dieser PlayStation-Version haben doch viele PlayStation-Fans die Hoffnung, dass es auch außerhalb von China erscheint, weil dort eigentlich die Hauptkundschaft sitzt für die PlayStation. Ja, also wäre natürlich schon eine schöne Sache, wenn das auch tatsächlich passieren würde. So, das Xiaomi 15 Ultra wird jetzt doch global kommen. Das war gesagt worden. Letzten Februar wurde das S14 Ultra in China gezeigt. Ja, und das Xiaomi 15 Ultra, so hieß es zuerst, kommt nicht für Europa. Aber das hat sich zum Glück jetzt als falsch erwiesen. Offiziell wurde es jetzt bekannt gegeben. Und das 15 Ultra wird kommen, global. Und das freut mich natürlich sehr, weil das Gerät wird wirklich einiges mit sich bringen. Auch eben ein Snapdragon 8 Elite Chipsatz kommt dann mit einer 6000 mAh Batterie. Das ist doch mal was. 120 Hertz Screen wird erwartet, 90 Watt Wire Charging, 50 Watt Wireless Charging, ja, 50 Watt Wireless Charging, ja genau. Und man erwartet auch hier ein 1 Zoll Sony Lizia LYT900 Kamera als Hauptkamera, 50 Megapixel Samsung Kamera und 50 Megapixel Telefotolinse und eine 200 Megapixel Periskop Telefotolinse soll dahinter dran stehen und auch wohl diese mit dieser Bewerbung mit 100-fach Hybrid AI Zoom und so weiter. Ne? Okay, war gespannt, wie das aussieht. Übrigens, dieses Gerät, das Xiaomi 15 Ultra, das wird aller Voraussicht nach halt auch 16 GB RAM haben mit 512 GB Storage und wird deutlich billiger sein als das S25 Ultra. Also meine Entscheidung wäre da schon gefallen. So, dann noch kurz, Nothing kündigt etwas an. Ja, also lustig, in den USA, GSM Arena hat getitelt Nothing teases something. Ja, also diese Wortspiele, da wird man geradezu eingeladen dazu, wenn man eine Firma nichts nennt, ne, und dann nichts teast irgendwas. Ne? Also, ja, okay, ne, genau. Das weiß man nämlich noch nicht genau, was, aber irgendwas wird wohl kommen. Interessant wird wohl sein für die Pokémon-Fans, denn auf diesem Teasing-Picture, was da gezeigt wurde, sieht man nämlich Arcani, ein Pokémon. Und das ist Pokédex Nummer 58. Ja, man hat da schon Spekulationen angestellt, was das vielleicht sein könnte. Vielleicht hat es ja gar nichts mit Pokémon an sich zu tun, sondern soll nur auf den 58. Tag des Jahres hindeuten, was der 27. Februar ist. Vielleicht ist das ja dann das Erscheinungsdatum. Oder 58 Tage von heute an, ja, ist dann März 20 oder was weiß ich, man kann dann noch alle möglichen Spekulationen machen, damit man auch durch die 58 auf jedes beliebige Datum kommt, ja. Aber interessant ist, ein Pokémon wird benutzt und das hat schon dafür gesorgt, dass man wilde Spekulationen loslässt, was das dann alles sein könnte, ja. Und naja, mal gespannt, ob das wirklich was mit Pokémon zu tun hat oder ob das wirklich nur auf ein Datum hinweist. Ja, mir wäre es natürlich lieber, wenn das auf irgendwie eine Pokémon-Kooperation oder sowas hindeuten würde. Beispielsweise eine Special Edition von einem Nothing Phone mit Pokémon-Design. Oh Mann, nee, ich muss meinen Geldbeutel noch festhalten, das geht nicht. Nein. Weil ne, so wie die Apple-Fans, ne, so bei jedem neuen Smartphone hier sofort das Geld rausholen, ja, hole ich bei allem, was mit Pokémon zu tun hat, erstmal schon den Geldbeutel raus, ne, und guck mir das an und dann entscheide ich, ob ich das Geld hinlege, ne. Meistens heißt es dann einfach, shut up and take my money, ne, Hauptsache Pokémon. So, sorry, ja, jeder hat seine Spleens. Infinity Nikki, das ist die App der Woche, zu der ich jetzt komme. Und Infinity Nikki ist, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also ich sag's mal ganz ohne Emotionen. Infinity Nikki ist das eleganteste und für mich schönste und beste Open-World-Game, das es bisher gab. Und zwar nicht nur auf Android, sondern auf allen Plattformen. Und das ist vorneweg schon gleich einmal das Faszinierendste daran. Das Spiel kann man spielen auf zum Beispiel der PlayStation 5, da habe ich es drauf. Habe es dann auf Android installiert, log mich in den Account ein und kann auf dem Android-Handy genau dort so weiterspielen, wie ich auf der PlayStation aufgehört habe. Und dann umgekehrt genauso. Das heißt, ich kann das Spiel unterwegs weiterzocken. Und wenn ich dann heimkomme, kann ich hingehen und kann sagen, okay, jetzt will ich es auch am großen TV sehen. Ja, starte die PlayStation und spiele dann dort weiter. Das ist meiner Meinung nach die Zukunft des Gamings. Ein Spiel, das man auf dem PC hat, das gibt es nämlich auch für Windows-PC, leider nicht für die Steam Deck, aber vielleicht kommt es ja noch, auf PlayStation 5, auf iPad, iOS, auf Android oder Android-Tablet, überall. Und das ist absolut fantastisch. Schon alleine das ist es wert, dass die App sofort App der Woche wird. Aber das ist noch lange nicht alles. Eine riesige Welt wartet hier auf euch. Am besten zu vergleichen mit Genshin Impact. Ja, wer das kennt. Ist, hat auch ein paar Ähnlichkeiten. Nur, dass es hier einen Protagonist gibt. Eine Protagonistin. Eine. Und nur diesen einen Char kann man steuern. Jetzt denkt ihr, aber das ist doch super langweilig, wenn man seine eigenen Chars nicht erstellen kann und so weiter. Aber es gibt hier die Kostüme. Für jede Aktion, zum Beispiel für das Kleiden, wechselt der Char sofort instantly, ja, also in ein neues Kostüm, damit das das ermöglicht. Die Kostüme haben nämlich Fähigkeiten. So kann man so Geistwesen neutralisieren in einem Outfit, im anderen Outfit eben schweben. Dann hat man auch Outfits, die man nur bei bestimmten Aufgaben verwenden kann, zum Beispiel ein Elektriker-Outfit, ja, da haben wir. Und vieles, vieles mehr. Es gibt ein Tierpflege-Outfit, bei dem man dann wilde Tiere, die herumlaufen, kann man dann säubern mit einer Bürste, hebt dann die Haare dort auf und dort bekommt man dann auch eben die Rohstoffe, die Haare, die dann zum Beispiel verbraucht werden, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen oder eben auch die Kostüme zu schneidern. Im Prinzip ist es, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ein Open World RPG, kein MMORPG, ein RPG, mit Designanwandlungen, über Kleiderdesigner, mit Kleiderdesigner, aber hat trotzdem mit Kleiderdesigner überhaupt nichts zu tun, denn es geht um was ganz anderes in dem Spiel, aber das ist ein Hauptteil von diesem Game, ja. Deswegen gibt es dort auch in dem Spiel verschiedene Gilden, die eben sich spezialisiert haben drauf, eben solche Wirkungskostüme zu schneidern. Und der Char selbst, also die Grundform, wie der da herumläuft, in welchem Kostüm, das kann man frei festlegen, sofern man das Kostüm eben bekommen hat oder geschneidert hat. Und damit ist wirklich so viel möglich. Also elegantestes Game, es ist auch wirklich die eleganteste Protagonistin in einem Videospiel, die ich jemals gesehen habe. Dort ist wirklich alles, wie soll man sagen, clean. Ja. Das Spiel hat nichts Vulgäres an sich und trotzdem ist es sehr faszinierend, diese Möglichkeit mit den Outfits. Es ist der Wahnsinn. Da kann man von den Strümpfen über die Schuhe, über alles, jedes kleinste Detail kann man dort verändern. Und es gibt so viele Möglichkeiten, ja, wie man den Char kleiden kann. Es ist einfach fantastisch. Das ist das ultimative Dress-Up-Game, das doch nichts mit Dress-Up zu tun hat. Denn man muss wirklich ganz andere Aufgaben erfüllen im Spiel. Man muss durch die, also nur mit Hilfe dieser Kostüme, muss man sich durch die Welt kämpfen, um dann entsprechend die diese Wesen wieder zu neutralisieren, einzufangen, zu beruhigen, um eben Unheil von der Welt abzuwenden, von dieser virtuellen Welt, in der die Protagonistin quasi eintaucht. Also sie ist auch nicht quasi in ihrer Welt, sondern sie kommt durch unglückliche Umstände in eine andere Welt und ist dort jetzt gefangen und kann nur zurückgehen, wenn sie diese Welt eben befreit. Und dann ist sie wieder in ihrer eigenen Welt, wenn das jemals passieren sollte. Aber Open World heißt meistens auch Open End. Das ist schon faszinierend genug. 40 Euro, 50 Euro würde ich dafür natürlich ausgeben. Das ist ein Vollpreisspiel. Ihr werdet die Kindlade runterklappen, wenn ihr die Qualität seht auf Android-Gerät. Wenn ihr natürlich entsprechend ein performantes Gerät habt. Das habe ich vorhin schon mal angesprochen. Also Leute, mit 12 GB RAM, 256 GB Storage läuft es gerade so okay. Also man kann spielen, es ist keine größeren Ruckler, aber so ein paar kleine Aussetzer sind drin. Ich habe hier das Sony Xperia 1 Mark 6, 12 GB RAM, 256 GB Storage, erweitert mit 1 TB MicroSD-Karte und Snapdragon 8 Gen 3 Chip drin. Und wie gesagt, also ja, mit 16 GB RAM wird es nochmal besser laufen. Schnellerer Chip wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das ist wirklich... Da seht ihr, wo die Grenzen liegen von, das brauche ich ja nicht wirklich. Also für das Spiel braucht ihr es schon. und ich kann es auch verstehen, die Grafik ist phänomenal gut. Phänomenal gut. Man merkt es sofort, dass das vom PC bzw. von der PlayStation 5 kommt. Auf der PlayStation 5 ist die Grafik göttlich. Göttlich, kann ich euch sagen. Hält mit den Top AAA Games absolut mit, ist irre. Und auch bei den Android Games wird das eines der besten, also grafisch und soundmäßig einer der besten Games sein, die es bisher auf der Android Plattform gab. Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das auf dem iPad anzusehen, werde ich die Woche über mal machen. Ich bin aber überzeugt davon, dass es dort genauso faszinierend aussieht. Die Steuerung auf dem Smartphone, da merkt man es sofort, also auf der PlayStation, da geht das alles so schön und gut. Auf dem Android-Gerät durch eben die Steuerung ist es wirklich schwierig, das so zu spielen, dass man sich voll und ganz auf den Spaß konzentrieren kann. Aber das Problem hat man halt immer mit solchen Games. Aber hab's noch nicht ausprobiert, soll angeblich auch mit einem Gamepad funktionieren und deswegen Empfehlung, koppelt ein Gamepad und spielt es mit Gamepad, auch wenn ihr es auf dem Smartphone oder auf dem Tablet spielen wollt, denn dann wird das Ganze noch um viele Faktoren besser zu spielen sein. Infinity Nikki ist ein Spiel, wie gesagt, 40, 50 Euro würde ich davon absolut abdrücken, weil es ein Vollpreisspiel ist eigentlich, aber es ist kostenlos. Das ist auf der einen Seite ein Riesenvorteil. Ihr könnt viele, viele Stunden spielen, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Ich habe einen kompletten Tag gespielt und habe nicht eine einzige Kröte ausgeben müssen. Wie das dann im weiteren Spiel abläuft, weiß ich nicht. Aber von Genshin Impact weiß ich, dass man alles machen kann, auch ohne, dass man viel Geld dafür bezahlt. Ja, es ist manchmal einfacher, was dafür zu bezahlen und dann bekommt man dies oder das und entsprechend wissen das auch die Entwickler, dort gibt es auch eben Kostüme, die kosten 20, 30 Euro. Ja. Und wenn ihr sagt, das ist doch Wahnsinn, ich kaufe doch kein Kostüm im Game für 30 Euro, das ist ja irre. kriegst du schon ein paar Hosen dafür in real. Ja? Also in echt. Okay, also, aber so ist es nun mal. Wer das nicht machen will, muss es nicht machen. Fast alles kriegt man eben auch so, ohne dass man was dafür bezahlen muss. Nur hat man es dann eben unglaublich viel schwerer. Aber dann darf man sich eben dann auch nicht beschweren. Nur, ich kann schon verstehen, also ehrlich gesagt, ich bin auch kein Fan von Kostümen kaufen, einfach so, aber das Spiel lädt einen dazu ein und diese Kostüme sind so faszinierend, dass man wirklich manchmal überlegt, soll ich mir das holen? Das ist so genial. Ja? Dann, ob dann die Vernunft einsetzt oder nicht, wie gesagt, das hängt dann immer davon ab, wie man das selbst dann eben bereit ist, auf die Spitze zu treiben. Aber ja, es ist einfach faszinierend. Der Soundtrack, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hoffe, das kommt als separater Soundtrack irgendwie raus, Infinity Nikki. Muss aufpassen, dass ich nicht Infinity Nikki sage, weil Infinity Nikki gibt's eigentlich, ist eigentlich nicht richtig. Aber egal, ne? So kleinisch wollen wir nicht sein. Also Infinity Nikki, der Soundtrack, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde den auf jeden Fall gerne haben. Als Streaming-Album oder ähnliches, ja, weil es ist einfach faszinierend. Irre. Sound irre, Grafik irre, Spielmechanismus irre, Idee irre mit diesen Kostümen. Ja, es ist einfach faszinierend. Ich komm mal vor, wie hier zwischen dem Anime Paradise Kiss und dem Spiel Genshin Impact. So eine Mischung ist es ungefähr. Ja, High Fashion Design Wahnsinn gepaart mit Funktionalität. Du brauchst dieses Outfit, um das machen zu können. Ja, und eine unglaublich schöne, elegante Welt, die so faszinierend ist. Ja, ich weiß nicht gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja, also ich kann's irgendwie nicht sagen. Es ist einfach zu genial, um das in Worte zu fassen. Ich war hin und weg, als ich das Spiel auf der PlayStation 5 installiert habe und mir dort angeguckt habe. Dort entfaltet es dann halt die größte Qualitätsstufe halt. Ja. Und das ist einfach wahnsinnig atemberaubend, irre. Deswegen war sofort nach Installation von der Android-Version klar, Infinity Nikki ist App der Woche und ihr kriegt es kostenlos im Play Store. In-App Purchase ist ganz klar, aber wie gesagt, muss man nicht, kann man. Ich finde es absolut gut. Und ich muss sagen, das hier ist der Anwärter schon für Spiel des Jahres bei mir. Für Android Spiel des Jahres oder überhaupt Spiel des Jahres, auch auf anderen Plattformen. Da muss wirklich was extrem Geniales kommen. 2025, dass das nochmal den Titel Bestes Game of the Year bei mir wegbekommen hat. Denn bis jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass es was Besseres gibt dieses Jahr als Infinity Nikki. Absoluter Ehre, Wahnsinn. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren auch wieder heute ein paar Themen dabei, die interessant waren. Die Community findet ihr nach mastodon.africa/@thenetcast und #thenetcast nicht vergessen oder in der YouTube-Community. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.